Der versiegelte Engel von Nikola Ljeskov. Gelesen von Schalkmar. 8. Kapitel. Gestatten Sie mir jetzt daran zu erinnern, dass Svea und ich mit Michalitz auf der Treppe sprach, der alte Maroi sich in der Stube im Gebet befand, wo ihn die Herren Beamten bei ihrem Eindringen auch vorfanden. Er erzählte später, dass sie, gleich als sie hereingekommen waren, die Türe zugeschlagen hätten und gerade auf die Heiligenbilder zugegangen wären. Die einen löschen die Lämpchen aus, die anderen reißen die Bilder von der Wand, legen sie auf den Boden und schreien ihn an. Bist du der Bope? Er sagt, nein, ich bin kein Bope. Sie? Wer ist denn euer Bope? Aber er antwortet, wir haben keinen Bopen. Sie darauf, ihr werdet keinen Bopen haben. Wie wagst du zu sagen, dass ihr keinen Bopen habt? Er begann ihnen zu erklären, dass wir keine Bopen haben, aber weil er so unverständlich sprach, dass sie nicht begriffen, wovon die Rede war, sagten sie, bindet ihn, er ist verhaftet. Maroi lässt sich binden, als gehe es ihn nichts an, dass ihm ein Dutzend Soldaten mit einem Strickende die Hände binden. Er steht da und sieht zu, was weiter geschieht. Die Beamten hatten inzwischen Kerzen angezündet und die Bilder zu versiegeln begonnen. Der eine legt die Siegel an, die anderen machten ein Verzeichnis. Die dritten bohrten Löcher in die Bilder und reihten sie auf eine Eisenstange aneinander. Maroi sah diesem gotteslästerlichen Treiben zu und zuckte nicht einmal mit den Schultern, weil er sich bei sich dachte, dass es wohl Gott gefalle, diese Schändung des Heiligtums zuzulassen. Im selben Augenblick hört Maroi draußen einen Gendarmen aufschreien und dann einen zweiten. Die Tür fliegt auf und unsere Seehunde stürzen nass, wie sie aus dem Wasser gestiegen sind, herein. Glücklicherweise war ihnen jedoch Luka Kirillow zuvorgekommen. Er schrie sie an. Haltet ein, Christmenschen! Eifert euch nicht! Dann wendet er sich an die Beamten, weist auf die an die Eisenstange aufgespießten Ikonen und sprach. Weshalb beschädigt ihr so das Heiligtum, ihr Herren Beamten? Wenn ihr das Recht habt, es uns zu nehmen, dann werden wir der Gewalt keinen Widerstand leisten. Nehmt es nur. Aber weshalb müsst ihr so seltene, von den Vätern ererbte Kunstwerke beschädigen? Aber der Mann der bekannten Pimens, der die ganze Sache leitete, schrie Luka an. Still, Halunke, du wagst noch zu resonieren? Luka war ein stolzer Bauer, aber er demütigte sich und antwortete leise. Erlauben, euer Hochwohlgeboren, wir kennen diesen Brauch. Wir haben in der Stube 150 Ikonen. Wenn Sie wünschen, geben wir Ihnen für jede Ikone 3 Rubel. Nehmen Sie sie mit, aber beschädigen Sie die alten Kunstwerke nicht. In den Augen des Herrn blitzte es, und er schrie ihn laut an. Hinaus! Ganz leise setzte er aber hinzu, gib 100 Rubel für das Stück, sonst stecke ich sie alle in den Ofen. Luka konnte eine solche Summe weder geben, noch sie sich überhaupt vorstellen und sagte, Gott sei mit euch, vernichtet alles, wie ihr wollt, aber wir haben das Geld nicht. Aber der Herr schrie ihn wütend an. Ach du bärtiger Ziegenbock, wie wagst du es, mit uns von Geld zu sprechen? Er wurde plötzlich ganz wild, ließ alles, was er an heiligen Darstellungen in der Stube fand, auf die Stange spießen, schraubte dann Muttern an beide Enden und versiegelte diese, sodass niemand die Bilder herunternehmen oder vertauschen konnte. Sie hatten dann bereits alle Ikonen gesammelt und schickten sich an, fortzugehen. Die Soldaten nahmen die Stange mit den Bildern auf die Schultern und trugen sie zu den Booten. Michalitza hatte sich indes mit dem übrigen Volk unbemerkt in die Stube gedrängt, heimlich das Engelsbild vom Korbult heruntergestohlen und trug es unter der Schürze in die Kammer. Ihre Hände zitterten dabei aber so, dass sie es fallen ließ. Ihr Heiligen, wie da der Herr in Wut geriet, uns Diebe und Betrüger nannte und schrie, ah, ihr Betrüger, ihr wollt das Bild stehlen, damit es nicht auf die Stange kommt. Nun, da soll es auch nicht hinkommen, aber so werde ich es machen. Mit diesen Worten zündete er die Siegellackstange an und drückte das brennende Harz mitten auf das Gesicht des Engels. Meine besten Herren, seien Sie nicht böse, wenn ich nicht versuche, Ihnen zu beschreiben, was in uns vorging, als der Herr das kochende Harz auf das Antlitz des Engels goss und als der grausame Mensch das Bild auch noch emporhob, um sich damit zu rühmen, wie gut er es verstanden hatte, uns zu kränken. Ich entsinne mich nur noch, dass das helle, heilige Antlitz rot und versiegelt war, dass das brennende Harz unter dem Bettschaft in zwei Strömen wie Blut mit Tränen gemischt herabfloss. Wir stöhnten alle auf, bedeckten unsere Augen mit den Händen und stöhnten, als lägen wir auf der Folter. Dann verloren wir uns in Wehklagen, sodass uns die einbrechende Nacht noch immer weinend und jammernd um unseren versiegelten Engel antraf. Da kam uns in dem Dunkel und der Ruhe, die über dem zerstörten Heiligtum lag, der Gedanke, ausfindig zu machen, wohin man unseren Beschützer gebracht hatte. Und wir gelobten, ihn selbst unter Lebensgefahr zu rauben und zu entsiegeln. Zur Ausführung dieses Entschlusses wählte man mich und den jungen Leventitsch. Er zählte kaum 17 Jahre, war fast noch ein Knabe, aber kräftigen Wuchses und guten Herzens. Von Kind auf gottesfürchtig, gehorsam und gutartig, wie ein weißes Ross mit Silberzaum. Für das gefährliche Unternehmen, den versiegelten Engel, dessen erblindetes Antlitz wir nicht ertragen konnten, aufzufinden und zu rauben, konnte ich mir einen besseren Gefährten und Helfer gar nicht wünschen. Ende des 8. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Jesus.